Das öde Haus, Abschnitt 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann. Zweiter Teil, erste Geschichte. Das öde Haus, Abschnitt 2. So viel stand nun fest, dass die Nachrichten des Grafen P. über das Eigentum und die Benutzung des Hauses falsch waren, dass der alte Verwalter dasselbe, seines Leugnens unerachtet, nicht allein bewohnte und dass ganz gewiss irgendein Geheimnis vor der Welt dort verhüllt werden sollte. Musste ich denn nicht die Erzählung von dem seltsamen, schauerlichen Gesange mit dem Erscheinen des schönen Arms am Fenster in Verbindung setzen? Der Arm saß nicht, konnte nicht sitzen an dem Leibe eines alten, verschrumpften Weibes, der Gesang nach des Konditors Beschreibung nicht aus der Kehle des jungen, blühenden Mädchens kommen. Doch für das Merkzeichen des Arms entschieden, konnte ich leicht mich selbst überreden, dass vielleicht nur eine akustische Täuschung die Stimme alt und gellend klingen lassen und dass ebenso vielleicht nur des von graulichen, befangenen Konditors trügliches Ohr die Töne so vernommen. Nun dachte ich an den Rauch, den seltsamen Geruch, an die wunderlich geformte Kristallflasche, die ich sah, und bald stand das Bild eines herrlichen, aber in verderblichen Zauberdingen befangenen Geschöpfs mir lebendig vor Augen. Der Alte wurde mir zum fatalen Hexenmeister, zum verdammten Zauberkerl, der vielleicht ganz unabhängig von der gräflich-esschen Familie geworden, nun auf seine eigene Hand in dem verödeten Hause unheilbringendes Wesen trieb. Meine Fantasie war am Arbeiten und noch in selbiger Nacht, nicht sowohl im Traume als im Delirium des Einschlafens, sah ich deutlich die Hand mit dem funkelnden Diamant am Fenster, den Arm mit der glänzenden Spange. Wie aus dünnen, grauen Nebeln trat nach und nach ein holdes Antlitz mit wehmütig flehenden blauen Himmelsaugen, dann die ganze wunderherrliche Gestalt eines Mädchens in voller, anmütiger Jugendblüte hervor. Bald bemerkte ich, dass das, was ich für Nebel hielt, der feine Dampf war, der aus der Kristallflasche, die die Gestalt in den Händen hielt, in sich kreiselndem Gewirbel emporstieg. »O, du holdes Zauberbild«, rief ich voll Entzücken, »du holdes Zauberbild, tu es mir kund, wo du weißt, was dich gefangen hält, wie du mich so voll Wehmut und Liebe anblickst. Ich weiß es, die schwarze Kunst ist es, die dich befangen. Du bist die unglückselige Sklavin des boshaften Teufels, der herumwandelt, kaffeebraun und behaarbeutelt in Zuckerladen und in gewaltigen Sprüngen alles zerschmeißen will und Höllenhunde tritt, die er mit Makronen füttert, nachdem sie den satanischen Murki im Fünfachteltakt abgeheult. Oh, ich weiß ja alles, du holdes, anmutiges Wesen. Der Diamant ist der Reflex innerer Glut. Ach, hättest du ihn nicht mit deinem Herzblut getränkt, wie könnte er so funkeln, so tausendfarbig strahlen in den allerherrlichsten Liebestönen, die je ein Sterblicher vernommen. Aber ich weiß es wohl, das Band, was deinen Arm umschlingt, ist das Glied einer Kette, von der der Kaffeebraune spricht, sie sei magnetisch. Glaub es nicht, Herrliche, ich sehe ja, wie sie herabhängt in die von blauem Feuer glühende Retorte. Die werfe ich um und du bist befreit. Weiß ich denn nicht alles? Weiß ich denn nicht alles, du Liebliche? Aber nun, Jungfrau, nun öffne den Rosenmund, o sage! In dem Augenblick griff eine knotige Faust über meine Schulter weg nach der Kristallflasche, die in tausend Stücke zersplittert in der Luft verstäubte. Mit einem leisen Ton dumpfer Wehklage war die anmutige Gestalt verschwunden in finsterer Nacht. Ha, ich merk es an eurem Lächeln, dass ihr schon wieder in mir den träumerischen Geisterseher findet. Aber versichern kann ich euch, dass der ganze Traum, wollt ihr nun einmal nicht abgehen von dieser Benennung, den vollendeten Charakter der Vision hatte. Doch da ihr fortfahrt, mich so im prosaischen Unglauben anzulächeln, so will ich lieber gar nichts mehr davon sagen, sondern nur rasch weitergehen. Kaum war der Morgen angebrochen, als ich voll Unruhe und Sehnsucht nach der Allee lief und mich hinstellte vor das öde Haus. außer den inneren Vorhängen waren noch dichte Jalousien vorgezogen. Die Straße war noch völlig menschenleer. Ich trat dicht an die Fenster des Erdgeschosses und horchte, aber kein Laut ließ sich hören. Still blieb es, wie in tiefem Grabe. Der Tag kam herauf, das Gewerbe rührte sich, ich musste fort. Was soll ich euch damit ermüden, wie ich viele Tage hindurch das Haus zu jeder Zeit umschlich, ohne auch nur das Mindeste zu entdecken, wie alle Erkundigung, alles Forschen zu keiner bestimmten Notiz führte und wie endlich das schöne Bild meiner Vision zu verblassen begann. Endlich, als ich einst am späten Abend von einem Spaziergange heimkehrend bei dem öden Hause herangekommen, bemerkte ich, dass das Tor halb geöffnet war. Ich schritt heran. Der Kaffeebraune guckte heraus. Mein Entschluss war gefasst. »Wohnt nicht der gemeine Finanzrat Binder hier in diesem Hause?« So frug ich den Alten, indem ich ihn beinahe zurückdrängend in den von einer Lampe matt erleuchteten Vorsaal trat. Der Alte blickte mich an mit seinem stehenden Lächeln und sprach leise und gezogen. »Nein, der wohnt nicht hier, hat niemals hier gewohnt, wird niemals hier wohnen, wohnt auch in der ganzen Allee nicht. Aber die Leute sagen, es spuke hier in diesem Hause. Jedoch kann ich versichern, dass es nicht wahr ist. Es ist ein ruhiges, hübsches Haus, und morgen zieht die Gräfin von S. ein. Und gute Nacht, mein lieber Herr.« Damit manövrierte mich der Alte zum Hause hinaus und verschloss hinter mir das Tor. Ich vernahm, wie er keuchend und hustend mit dem klirrenden Schlüsselbunde über den Flur wegscharrte und dann Stufen, wie mir vorkam, herabstieg. Ich hatte in der kurzen Zeit so viel bemerkt, dass der Flur mit alten, bunten Tapeten behängt und wie ein Saal mit großen, mit rotem Damast beschlagenen Lehnsesseln möbliert war, welches denn doch ganz verwunderlich aussah. Nun gingen, wie geweckt durch mein Eindringen in das geheimnisvolle Haus, die Abenteuer auf. Denkt euch, so wie ich den andern Tag in der Mittagsstunde die Allee durchwandere und mein Blick schon in der Ferne sich unwillkürlich nach dem öden Hause richtet, sehe ich an dem letzten Fenster des oberen Stocks etwas schimmern. Näher getreten bemerke ich, dass die äußere Jalousie ganz, der innere Vorhang halb aufgezogen ist. Der Diamant funkelt mir entgegen. O Himmel! Gestützt auf den Arm blickt mich wehmütig, flehend, jenes Antlitz meiner Vision an. War es möglich, in der auf- und abwogenden Masse stehen zu bleiben? In dem Augenblick fiel mir die Bank ins Auge, die für die Lustwandler in der Allee in der Richtung des öden Hauses, wiewohl man sich darauf niederlassend dem Hause den Rücken kehrte, angebracht war. Schnell sprang ich in die Allee und mich über die Lehne der Bank wegbeugend, konnte ich nun ungestört nach dem verhängnisvollen Fenster schauen. Ja, sie war es, das anmütige, holdselige Mädchen, Zug für Zug. Nur schien ihr Blick ungewiss. Nicht nach mir, wie es vorhin schien, blickte sie. Vielmehr hatten die Augen etwas Todstarres, und die Täuschung eines lebhaft gemalten Bildes wäre möglich gewesen, hätten sich nicht Arm und Hand zuweilen bewegt. Ganz versunken in den Anblick des verwunderlichen Wesens am Fenster, das mein Innerstes so seltsam aufregte, hatte ich nicht die quäkende Stimme des italienischen Tabulettkrämers gehört, der mir vielleicht schon lange, unaufhörlich seine Waren anbot. Er zupfte mich endlich am Arm. Schnell mich umdrehend, wies ich ihn ziemlich hart und zornig ab. Er ließ aber nicht nach mit Bitten und Quälen. Noch gar nichts habe er heute verdient, nur ein paar Bleifedern, ein Bündelchen Zahnstocher möge ich ihm abkaufen. Voller Ungeduld, den Überlästigen nur geschwind loszuwerden, griff ich in die Tasche nach dem Geldbeutel. Mit den Worten »Auch hier habe ich noch schöne Sachen«, zog er den unteren Schub seines Kastens heraus und hielt mir einen kleinen, runden Taschenspiegel, der in dem Schub unter den anderen Gläsern lag, in kleiner Entfernung seitwärts vor. Ich erblickte das öde Haus hinter mir, das Fenster und in den schärfsten, deutlichsten Zügen die holde Engelsgestalt meiner Vision. Schnell kaufte ich den kleinen Spiegel, der es mir nun möglich machte, in bequemer Stellung, ohne den Nachbarn aufzufallen, nach dem Fenster hinzuschauen. Doch, indem ich nun länger und länger das Gesicht im Fenster anblickte, wurde ich von einem seltsamen, ganz unbeschreiblichen Gefühl, das ich beinahe waches Träumen nennen möchte, befangen. Mir war es, als lähme eine Art Starrsucht, nicht sowohl mein ganzes Regen und Bewegen, als vielmehr nur meinen Blick, den ich nun niemals mehr würde abwenden können von dem Spiegel. Mit Beschämung muss ich euch bekennen, dass mir jenes Ammenmärchen einfiel, womit mich in früherer Kindheit meine Wartfrau augenblicklich zu Bette trieb, wenn ich mich etwa gelüsten ließ, abends vor dem großen Spiegel in meines Vaters Zimmer stehen zu bleiben und hineinzugucken. Sie sagte nämlich, wenn Kinder nachts in den Spiegel blickten, gucke ein fremdes, garstiges Gesicht heraus, und der Kinder Augen blieben dann erstarrt stehen. Mir war das ganz entsetzlich graulich, aber in vollem Grausen konnte ich doch oft nicht unterlassen, wenigstens nach dem Spiegel hinzublinzeln, weil ich neugierig war auf das fremde Gesicht. Einmal glaubte ich, ein paar grässliche, glühende Augen aus dem Spiegel fürchterlich herausfunkeln zu sehen. Ich schrie auf und stürzte dann ohnmächtig nieder. In diesem Zufall brach eine langwierige Krankheit aus, aber noch jetzt ist es mir, als hätten jene Augen mich wirklich angefunkelt. Kurz, alles dieses tolle Zeug aus meiner frühen Kindheit fiel mir ein. Eiseskälte bebte durch meine Adern. Ich wollte den Spiegel von mir schleudern. Ich vermochte es nicht. Nun blickten mich die Himmelsaugen der holden Gestalt an. Ja, ihr Blick war auf mich gerichtet und strahlte bis ins Herz hinein. Jenes Grausen, das mich plötzlich ergriffen, ließ von mir ab und gab Raum dem wonnigen Schmerz süßer Sehnsucht, die mich mit elektrischer Wärme durchglüht. »Sie haben da einen niedlichen Spiegel«, sprach eine Stimme neben mir. Ich erwachte aus dem Traum und war nicht wenig betroffen, als ich neben mir von beiden Seiten mich zweideutig anlächelnde Gesichter erblickte. Mehrere Personen hatten auf derselben Bank Platz genommen, und nichts war gewisser, als dass ich ihnen mit dem starren Hineinblicken in den Spiegel und vielleicht auch mit einigen seltsamen Gesichtern, die ich in meinem exaltierten Zustande schnitt, auf meine Kosten ein ergötzliches Schauspiel gegeben. »Sie haben da einen niedlichen Spiegel«, wiederholte der Mann, als ich nicht antwortete, mit einem Blick, der jene Frage noch hinzufügte. »Aber sagen Sie mir, was soll das Wahnsinnige hineinstarren? Erscheinen Ihnen Geister?« etc. Der Mann, schon ziemlich hoch in Jahren, sehr sauber gekleidet, hatte im Ton der Rede, im Blick etwas ungemein Gutmütiges und Zutrauenerweckendes. Ich nahm gar keinen Anstand, ihm geradehin zu sagen, dass ich im Spiegel ein wundervolles Mädchen erblickt, das hinter mir im Fenster des öden Hauses gelegen. Noch weiter ging ich. Ich fragte den Alten, ob er nicht auch das holde Antlitz gesehen. »Dort drüben? In dem alten Hause? In dem letzten Fenster?« So fragte mich nun wieder ganz verwundert der Alte. »Allerdings, allerdings«, sprach ich. Da lächelte der Alte sehr und fing an. »Nun, das ist doch eine wunderliche Täuschung. Nun, meine alten Augen, Gott ehre mir meine alten Augen. Ei, ei, mein Herr, wohl habe ich mit unbewaffnetem Auge das hübsche Gesicht dort im Fenster gesehen. Aber es war ja ein, wie es mir schien, recht gut und lebendig in Öl gemaltes Porträt.« Schnell drehte ich mich um nach dem Fenster. Alles war verschwunden, die Jalousie heruntergelassen. »Ja«, fuhr der Alte fort, »ja, mein Herr, nun ist's zu spät, sich davon zu überzeugen. Denn eben nahm der Bediente, der dort, wie ich weiß, als Kastellan das Absteigequartier der Gräfin von S. ganz allein bewohnt, das Bild, nachdem er es abgestaubt, vom Fenster fort und ließ die Jalousie herunter.« »War es denn gewiss ein Bild?« fragte ich nochmals ganz bestürzt. trauen sie meinen augen erwiderte der alte daß sie nur den reflex des bildes im spiegel sahen vermehrte gewiß sehr die optische täuschung und wie ich noch in ihren jahren war hätte ich nicht auch das bild eines schönen mädchens kraft meiner phantasie ins leben gerufen aber hand und arm bewegten sich doch fiel ich ein ja ja sie regten sich alles regt sich sprach der alte lächelnd und sanft mich auf die schulter klopfend dann stand er auf und verließ mich höflich sich verbeugend mit den worten nehmen sie sich doch vor taschenspiegeln in acht die so häßlich lügen ganz gehorsamster diener ihr könnt denken wie mir zumute war als ich mich so als einen törichten, blödsichtigen Phantasten behandelt sah. Mir kam die Überzeugung, dass der Alte recht hatte und dass nur in mir selbst das tolle Gaukelspiel aufgegangen, das mich mit dem öden Hause zu meiner eigenen Beschämung so garstig mystifizierte. Ganz voller Unmut und Verdruss lief ich nach Hause, fest entschlossen, mich ganz loszusagen von jenem Gedanken an die Mysterien des öden Hauses, und wenigstens einige Tage hindurch die Allee zu vermeiden. Dies hielt ich treulich und kam noch hinzu, dass mich den Tag über dringend gewordene Geschäfte am Schreibtisch, an den Abenden aber geistreiche, fröhliche Freunde in ihrem Kreise festhielten. So mußte es wohl geschehen, dass ich beinahe gar nicht mehr an jene Geheimnisse dachte. Nur begab es sich in dieser Zeit, dass ich zuweilen aus dem Schlaf auffuhr, wie plötzlich durch äußere Berührung geweckt, und dann war es mir doch deutlich, dass nur der Gedanke an das geheimnisvolle Wesen, das ich in meiner Vision und in dem Fenster des öden Hauses erblickt, mich geweckt hatte. Ja, selbst während der Arbeit, während der lebhaftesten Unterhaltung mit meinen Freunden, durchfuhr mich oft plötzlich, ohne weiteren Anlass, jener Gedanke wie ein elektrischer Blitz. Doch waren dies nur schnell vorübergehende Momente. Den kleinen Taschenspiegel, der mir so täuschend das anmutige Bildnis reflektiert, hatte ich zum prosaischen Hausbedarf bestimmt. Ich pflegte, mir vor demselben die Halsbinde festzuknüpfen. So geschah es, dass er mir, als ich einst dies wichtige Geschäft abtun wollte, blind schien und ich ihn nach bekannter Methode anhauchte, um ihn dann hell zu polieren. Alle meine Pulse stockten, mein Innerstes bebte vor wonnigem Grauen. Ja, so mußte ich das Gefühl nennen, das mich übermannte, als ich, so wie mein Hauch den Spiegel überlief, im bläulichen Nebel das holde Antlitz sah, das mich mit jenem wehmütigen, das Herz durchbohrenden Blick anschaute. Ihr lacht? Ihr seid mit mir fertig? Ihr haltet mich für einen unheilbaren Träumer? Aber sprecht! Denkt, was ihr wollt, genug. Die Holde blickte mich an aus dem Spiegel, aber sowie der Hauch zerrann, verschwand auch das Gesicht in dem Funkeln des Spiegels. Ich will euch nicht ermüden, ich will euch nicht erzählen alle Momente, die sich, einer aus dem anderen, entwickelten. Nur so viel will ich sagen, dass ich unaufhörlich die Versuche mit dem Spiegel erneuerte, dass es mir oft gelang, das geliebte Bild durch meinen Hauch hervorzurufen. Dass aber manchmal die angestrengtesten Bemühungen ohne Erfolg blieben. Dann rannte ich wie wahnsinnig auf und ab vor dem öden Hause und starrte in die Fenster, aber kein menschliches Wesen wollte sich zeigen. Ich lebte nur in dem Gedanken an sie, alles Übrige war abgestorben für mich, ich vernachlässigte meine Freunde, meine Studien. Dieser Zustand wollte er in milderen Schmerz in träumerische Sehnsucht übergehen, ja schien es, als wolle das Bild an Leben und Kraft verlieren, wurde oft bis zur höchsten Spitze gesteigert, durch Momente, an die ich noch jetzt mit tiefem Entsetzen denke. Da ich von einem Seelenzustande rede, der mich hätte ins Verderben stürzen können, so ist für euch, ihr Ungläubigen, da nicht zu belächeln und zu bespötteln. Hört und fühlt mit mir, was ich ausgestanden. Wie gesagt, oft, wenn jenes Bild ganz verblasst war, ergriff mich ein körperliches Übelbefinden. Die Gestalt trat, wie sonst niemals, mit einer Lebendigkeit, mit einem Glanz hervor, daß ich sie zu erfassen wähnte. Aber dann kam es mir auf greuliche Weise vor, ich sei selbst die Gestalt und von den Nebeln des Spiegels umhüllt und umschlossen. Ein empfindlicher Brustschmerz und dann gänzliche Apathie endigte den peinlichen Zustand, der immer eine, das innerste Mark, wegzehrende Erschöpfung hinterließ. In diesen Momenten misslang jeder Versuch mit dem Spiegel. Hatte ich mich aber erkräftigt und trat dann das Bild wieder lebendig aus dem Spiegel hervor, so mag ich nicht leugnen, dass sich damit ein besonderer, mir sonst fremder physischer Reiz verband. Diese ewige Spannung wirkte gar verderblich auf mich ein. Blass wie der Tod und zerstört im ganzen Wesen schwankte ich umher. Meine Freunde hielten mich für krank, und ihre ewigen Mahnungen brachten mich endlich dahin, über meinen Zustand, so wie ich es nur vermochte, ernstlich nachzusinnen. War es Absicht oder Zufall, dass einer der Freunde, welcher Arzneikunde studierte, bei einem Besuch Reils Buch über Geisteszerrüttungen zurückließ? Ich fing an zu lesen. Das Werk zog mich unwiderstehlich an. Aber wie ward mir, als ich in allem, was über fixen Wahnsinn gesagt wird, mich selbst wiederfand. Das tiefe Entsetzen, das ich, mich selbst auf dem Wege zum Tollhause erblickend, empfand, brachte mich zur Besinnung und zum festen Entschluss, den ich rasch ausführte. Ich steckte meinen Taschenspiegel ein und eilte schnell zu dem Dr. K., berühmt durch seine Behandlung und Heilung der Wahnsinnigen, durch sein tieferes Eingehen in das psychische Prinzip, welches oft sogar körperliche Krankheiten hervorzubringen und wieder zu heilen vermag. Ich erzählte ihm alles. Ich verschwieg ihm nicht den kleinsten Umstand und beschwor ihn, mich zu retten von dem ungeheuren Schicksal, von dem bedroht ich mich glaubte. Er hörte mich sehr ruhig an, doch bemerkte ich wohl in seinem Blick tiefes Erstaunen. Noch, fing er an, noch ist die Gefahr keineswegs so nahe, als Sie glauben, und ich kann mit Gewissheit behaupten, dass ich sie ganz abzuwenden vermag. Dass Sie auf unerhörte Weise psychisch angegriffen sind, leidet gar keinen Zweifel. Aber die völlig klare Erkenntnis dieses Angriffs irgendeines bösen Prinzips gibt Ihnen selbst die Waffen in die Hand, sich dagegen zu wehren. Lassen Sie mir Ihren Taschenspiegel. Zwingen Sie sich zu irgendeiner Arbeit, die Ihre Geisteskräfte in Anspruch nimmt. Meiden Sie die Allee, arbeiten Sie von der Frühe an, solange Sie es nur auszuhalten vermögen. Dann aber, nach einem tüchtigen Spaziergange, fort in die Gesellschaft Ihrer Freunde, die Sie so lange vermisst. Essen Sie nahrhafte Speisen, trinken Sie starken, kräftigen Wein. Sie sehen, dass ich bloß die fixe Idee, das heißt, die Erscheinung des sie betörenden Antlitzes im Fenster des öden Hauses und im Spiegel vertilgen, ihren Geist auf andere Dinge leiten und ihren Körper stärken will. Stehen Sie selbst meiner Absicht redlich bei. Es wurde mir schwer, mich von dem Spiegel zu trennen. Der Arzt, der ihn schon genommen, schien es zu bemerken. Er hauchte ihn an und frug, indem er mir ihn vorhielt, »Sehen Sie etwas?« »Nicht das Mindeste«, erwiderte ich, wie es sich auch in der Tat verhielt. »Hauchen Sie den Spiegel an«, sprach dann der Arzt, indem er mir den Spiegel in die Hand gab. Ich tat es. Das Wunderbild trat deutlicher als je hervor. »Da ist sie«, rief ich laut. Der Arzt schaute hinein und sprach dann. »Ich sehe nicht das Mindeste, aber nicht verhehlen mag ich Ihnen, dass ich in dem Augenblick, als ich in ihrem Spiegel sahe, einen unheimlichen Schauer fühlte, der aber gleich vorüberging. Sie bemerken, dass ich ganz aufrichtig bin und eben deshalb wohl ihr ganzes Zutrauen verdiene. Wiederholen Sie doch den Versuch.« Ich tat es. Der Arzt umfasste mich. Ich fühlte seine Hand auf dem Rückenwirbel. Die Gestalt kam wieder. Der Arzt, mit mir in den Spiegel schauend, erblasste. Dann nahm er mir den Spiegel aus der Hand, schaute nochmals hinein, verschloss ihn in dem Pult und kehrte erst, als er einige Sekunden hindurch die Hand vor der Stirn schweigend dagestanden, zu mir zurück. »Befolgen Sie«, fing er an, »befolgen Sie genau meine Vorschriften. Ich darf Ihnen bekennen, dass jene Momente, in denen Sie außer sich selbst gesetzt Ihr eigenes Ich in physischem Schmerz fühlten, mir noch sehr geheimnisvoll sind. Aber ich hoffe, Ihnen recht bald mehr darüber sagen zu können.« Ende des zweiten Abschnitts von Das öde Haus.